bremse ab. Ist ziemlich steil hier. Hier drüben ist eine flachere Stelle. Hier kommt man leichter rauf. Aki, warte. Ich helfe dir. Wie weit ist es denn noch? Wir sind schon da, Mann. Ja, Leute, das ist er. Olympus Mons, der größte Berg im Sonnensystem. 22 Kilometer hoch und rund 600 Kilometer im Durchmesser. Na, na, ist das nicht ein Panorama? Unglaublich, diese Farben. 22 Kilometer hoch. Im Ernst? Ja, Mann, fast dreimal so viel wie der Mount Everest auf der Erde. Schon irgendwie creepy. Das gibt's doch gar nicht. Kein Berg ist so hoch. Doch, doch, das liegt an der leichten Schwerkraft hier auf dem Mars. Spürt ihr das nicht? Ah ja, doch jetzt. Als würde man schweben. Aber würdest du hier wirklich leben wollen? In dieser Wüste? In der Blechkiste? Sie sollen jetzt eine Expedition zum Neptun ausrichten. Der grüne Planet. Da wäre ich gern dabei. Da sitzt man doch erst recht monatelang in einer Kiste. Ach, das wäre mir egal. Was träumst du doch, Mann? Die Menschheit hat weder das Geld noch das Know-how für einen Flug zum Neptun. Mit unseren technischen Möglichkeiten würde das 100 Jahre dauern. Hä, aber doch, ich bin mir ganz sicher. Ich habe das Schiff doch schon gesehen. Das war in deiner Fantasie. Du warst nicht wirklich dort. Merkt ihr was? Was denn? Das Change. Ja. Die Wirkung lässt nach. Wir müssen zurück. Okay. Ja. Welche Wirkung? Das ist alles nicht real. Wir sind nicht wirklich hier. Wir sind nicht wirklich auf dem Mars. Wir sind immer noch in der Kapsel. Hallo, ich grüße euch da draußen. Willkommen auf dem Livestream. Hier läuft ab sofort wieder Paradise. Okay, natürlich rund um die Uhr. Wieder ist ein Tanker bei der Einfahrt in den Golf knapp einer Katastrophe entkommen. Hier unter den Mitgliedern der Taskforce macht sich zunehmende Unruhe breit. Kampfhandlungen, so heißt es, sind fünf nicht mehr Kandidaten gehen für ein Jahr an Bord der Kapsel, in der ich hier stehe. Oberstes Prinzip ist, kein Kontakt zur Außenwelt, kein Telefon, kein... Schon wieder heulen in Japans Norden die Sirenen. Raketenalarm. Die Einwohner werden aufgefordert, sich in Sicherheit... Und hier sind sie endlich! Hi, hi, hi, ich bin Aki. Ich bin 26, Zahnarzthelferin und stamme aus Berlin. In meiner Freizeit singe ich. Ist inzwischen auf über 10.000 gestiegen. Noch immer herrscht Rätselraten darüber, wer hinter diesem schrecklichen Bakterienanschlag auf die Wasserversorgung von Tokio steckt. Hi, ich bin der Bernd. Ich bin 24 und studiere Germanistik und Geschichte. Ich bin Christoph, 27, Investmentbanker. Ich tauche gern im Korallenmeer oder steig auch mal auf 8.000. Ich wünsche uns allen in dieser schweren Stunde die Kraft und die Weisheit. Ich bin Daniela, hallo. Ich bin 23 und wohne und studiere in Hamburg. Derek, hallo. Ich bin 21 und Barkeeper in Berlin-Mitte und ab nächstes Jahr hoffentlich in meiner eigenen Bar in Malaga. Wir alle wissen, wie viel davon abhängt. Seid ihr nervös? Überhaupt nicht. Doch, ja. Ihr schafft das schon. Ich wünsche euch allen ganz, ganz doll viel Glück. Ich drücke euch die Daumen. Wir sehen uns in einem Jahr. Paradise Revisited von Bodo Traber. Musik André Abshagen. Tag X, 49. Tag, 23.59 Uhr. 5, 4, 3, 2, 1, 5! Oh. Nur noch 315 Tage, Leute. Die schaffen wir auch noch. Klar, die sitzen auf einer Arschbacke. Ruhe. Chris hält eine Ansprache. Liebe Anwesende. Liebe Anwesende. Hiermit erhebe ich mein Glas auf die erste Etappe. Die ersten 50 Tage haben wir hinter uns. Und? Wie geht's uns? Uns geht's super! Hey, Chris, gib mir auch noch was von dem Zeug. Aki, okay, du auch noch einen Schluck? Nein, danke. Was ist, was hast du? Ich möchte nur gerade ein bisschen allein sein, okay? Allein sein hier drin ist schlecht, oder? Ist es wegen deinen Freunden in der Band? Ey! So eine gute Sängerin wie Aki kriegt ihr nie wieder. Habt ihr es gehört da draußen? Erik, lass das. Stell dich nicht so an. Nein, das ist es nicht. Ist wegen Chris. Du hast mit ihm Schluss gemacht. Er ist ein Arsch. Ey, wir wollen noch ein bisschen weiter tanzen. Mach die Musik wieder an. Warte doch mal. Bist du bescheuert? Ich finde, Aki muss singen. Was? Nein. Ja, auf keinen Fall. Nein, ich will nicht singen. Nein, ich will nicht singen. Sei doch nicht so schüchtern. Du hast so eine schöne Stimme. Aki. Nein. Nein. Aki. Warte, ich helfe dir. Das sind doch viel zu viele Zwiebeln. Mann, nein, ich bin heute dran, also mache ich das, wie ich es immer mache. Und das ist ein Rezept von meiner Mutter. Ist ja gut, Erik, reg dich ab. Sorry. Schätz, wir sind gerade alle ein bisschen durch den Wind. Ja, schon klar. Na, also gar nichts zu tun hier, da kriegt man irgendwann einen Koller. Schrubbst du deswegen dauernd die Küche? Merkt man das. Ist heute so ein Tag? Da müsste doch heute die Wahlen sein. Welche Wahlen? Na, die Wahlen. Dieser Verrückte jetzt an den roten Knopf kommt in der Ost. Keine Ahnung. Ich kümmere mich nicht um Politik. Können doch sowieso nichts ändern. Von hier aus schon gar nicht. Wie es jetzt wohl ist draußen. Sommer. Jetzt ist Sommer da draußen. Wärme. Licht. 50er Lichtschutzfaktor. Ozonwarnstufe. Du, Hautkrebs. Du siehst immer nur das Schlechte. Heute Abend gehen wir ins Hila. Wir waren lang nicht im Hila. Wir können eine Wanderung machen und dann ein Lagerfeuer. Oh, es ist doch alles bloß... Halt bloß den Mund. Kartoffeln sind gar. Wer möchte? Es müsste langsam dunkel sein, oder? Dann ist das Lagerfeuer viel schöner. Nein, dann singen die Vögel nicht mehr. Ich möchte die Vögel hören. Na, da sind sie doch. Was für eine ist das? Hört mal. Kuckuck. Kuckuck. Oh, schöner Platz hier auf dem Hügel. So klare Sicht heute. Oh, man sieht sogar die großen Seen. Wie groß ist das Hila eigentlich? Keine Ahnung. 100 Quadratkilometer. 100 Quadratkilometer, nur Pflanzen und Tiere. Ja. Und Besucher. Die größte Naturoase in Europa. Wahnsinn, wie die schaffen, den Smog draußen zu halten. Ja, ohne Dach. Es gibt eine Kuppel. Man sieht sie nur nicht. Sie ist elektromagnetisch. Hey, was ist das? Ein Hirsch? Tatsächlich. Der hat gar keine Angst. Der ist ganz zahm. Komm, komm her. Wir haben hier was Feines für dich. Erik, gib mal ein paar Eicheln. Bist du aus der Hand? Ja. Der ist ja nicht der Einzige. Wir sollten zurückgehen, bevor das Change wieder nachlässt. Ich mag's nicht, wenn sich alles auflöst. So ist das nun mal. Alles nur Fantasie. Hör auf damit. Da, der Hirsch, der läuft schon weg. Dani, du steigerst dich da immer so rein. Also gut, kommt, wir gehen zurück. Die Augen zu, alle. Ich will noch nicht. Komm, ich will noch nicht. Augen zu. Wir sind zurück. Wir sind zurück. Wir sind wieder in der Kapsel. Oh. Ich glaube, wir können uns jetzt loslassen. Wir gehen morgen wieder hin, ja? Ins Hila, ja? Ach, vielleicht. Ich möchte morgen wieder hin. Hey, Dani, guck auf den Zähler. Nur noch 290 Tage. Morgen. Morgen. Hilfst du mir mit den Kisten? Die neue Lieferung ist gekommen. Ja, klar. Das meiste habe ich schon ausgepackt. Das ist immer dieses Mikrowellenzeug. Ja, Alter, und jede Menge Pillen sind schon da. Hier Vitaminkomplex B, Vitaminkomplex D, Jod, Eisen, Calcium, Axtan, Happy, Straight, Change, Deep. Und was ist da drin? Eipulver, Schokopulver, Kaffeetabs. Was ist denn das? Was ist denn das? Zeitungsausschnitt. Hat dir zwischen den Päckchen gesteckt. Ein Zeitungsausschnitt? Aber das war gegen die Regeln. Ihr solltet Bescheid wissen. Hä? Ja, steht hier. Steht hier drauf. Sekunde mal. Hey, Denise. Mir geht's zurzeit nicht so gut. Du hast ja mitbekommen, dass ich mich von Chris getrennt habe. Der ist echt einfach nur ein Blender. Und diese blöde Kuh musste sich ihm natürlich gleich an den Hals werfen. Ja. Jetzt sind wir schon über 7 Wochen hier drin. Ich frage mich immer, wie das Wetter draußen ist. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und Papa nimmt seine Tabletten regelmäßig. Das ist das Schlimmste. Dass ich nicht weiß, wie es euch geht. Nicht zu wissen, was draußen los ist. Aki, bist du da drin? Was ist? Aki! Oh, ich kann jetzt nicht. Ich schicke gerade eine Nachricht an meine Schwester, okay? Wir sollen alle in die Küche kommen. Es ist was passiert. Ist ein Treffen der Regierungschefs zu einem Sondergipfel in Reykjavik für den 10. August geplant. Das war vor zwei Wochen. Noch in den Abendstunden hat die Knesset die Regierung zum bedingungslosen Gegenschlag ermächtigt. Eine offizielle Stellungnahme der Verbündeten steht noch aus, aber die ersten Reaktionen aus Washington waren unmissverständlich. Was steht da noch über die Anschläge? Was für Anschläge? Was ist los? Die amerikanische Präsidentin sprach von einem Akt der Barbarei, einem Weltverbrechen, das dem Überfall von Pearl Harbor gleichkomme. Ich versteh's auch nicht. Mann, jetzt hört doch mal zu. Nuklearanschlag auf Paris und Jerusalem. Und was die atomar bestückten Schurkenstaaten angehe, werde man nun andere Seiten im Umgang mit den Feinden des Weltfriedens aufzuziehen wissen. Was heißt das? Was ist das überhaupt? Das ist ein Zeitungsausschnitt, der war eine Lebensmittellieferung. Wie bitte? Washington versicherte Israel und Frankreich seiner absolut moralischen und militärischen Unterstützung. Dies sei eine Attacke gegen die gesamte freie westliche Welt. Ich komm nicht mit. Ich auch nicht, Bernd. Ich kann doch auch nur vorlesen, was hier steht, Leute. Jetzt haltet doch mal die Klappe. Da ist ein Atombomben hochgegangen, Paris und Jerusalem. Atombomben? Ja, 35.000 Tote mindestens. Was? Niemand weiß, wer es war. Das gibt's doch gar nicht. Das ist schon vor zwei Wochen passiert. Damit musste man ja früher oder später rechnen. Wie bitte? Jedenfalls ist das Tier wohl damit beendet, oder? Ich geh packen. Ich auch. Was? Wartet. Was denn? Wenn wir jetzt einfach abbrechen, dann können wir die Millionen vergessen, und zwar alle. Wollt ihr das? Wieso haben die uns nicht Bescheid gesagt? So sind halt die Regeln. Scheiß auf die Millionen, ich will hier raus. Was? Was sagt denn ihr dazu? Ich weiß nicht. Mann, habt ihr sie noch alle? Hey, wir wollen mit jemandem reden. Hört ihr uns? Na klar, beruhig dich uns doch mal, Ben. Hallo! Hallo! Hallo! Das gibt's doch nicht. Das bringt doch nichts. Würde bitte mal jemand reagieren? Hallo! Wir wollen hier raus! Hallo! Auf, verdammt, Nummer, macht auf! Erik, nicht! Die Tür kriegst du nicht auf! Nicht! Lass das! Hallo, ihr da drin. Hallo, Aki, Bernd, Chris, Dani und Erik. Hier ist die Kai von Paradise. Wir sind hier draußen echt alle total geschockt von dem, was bei euch passiert ist. Lasst mich ganz klar sagen, die Nachricht, die ihr da bekommen habt, war eine Falschmeldung. Ein Fake, ein Scherz. Ein ganz übler Scherz, den sich jemand ausgedacht hat, der euch in Angst versetzen wollte. Also, keine Atombomben, kein Weltkriegsausbruch. Hier draußen ist alles in Ordnung. Hier ist nichts passiert. Paris und Jerusalem stehen noch. Und allen, die ihr kennt, geht es gut. Hier wird gerade ermittelt, wer für diesen Mist verantwortlich ist. Der wird ernste Konsequenzen zu befürchten haben. Was das Spiel angeht, wir verstehen natürlich, dass ihr unter diesen Umständen abbrechen wolltet. Aber bitte, nun wisst ihr ja, dass alles falscher Alarm war. Überlegt es euch noch mal bis morgen. Ihr wisst, dass wir diese Nachricht hier reingeben, ist eigentlich regelwidrig. Es wird die einzige und letzte sein. Aber ich kann euch noch sagen, dass beschlossen wurde, jedem von euch einen sechsstelligen Extragewinn auszuzahlen, wenn ihr durchhaltet. Sie haben noch mehr Shampoos geschickt. Mir ist immer noch kurz übel. Mir auch. Sechsstelliger Extragewinn. Sonst denkst du wohl an gar nichts. Was denn noch? Wieso Weltkriegsausbruch? Was? Kai hat gesagt, keine Atombomben, kein Weltkriegsausbruch. Von einem Weltkrieg war in dem Zeitungsbericht doch gar keine Rede. Ach Mann, das war ein verdammter Fake. Also, wer hat Lust auf ein Sektfrühstück? Ich? Herr Erik, wie geht's dir? Ja. Nur ein bisschen Kopfschmerzen, sonst ist alles gut. Cheers. Wir sind alle noch ziemlich durch den Wind. Wer macht denn sowas? Wie krank muss man sein, um sich sowas auszudenken? Jedenfalls haben wir alle beschlossen, dabei zu bleiben, weiterzumachen. Zwei Monate haben wir schon, 10 liegen noch vor uns. Heute Abend gehen wir wieder ins Hila. Wir gehen viel raus. Ich weiß, ihr seht das nicht so gern. Ich hab's ja auch nicht so mit Drogen. Aber Change ist anders. Es macht nicht abhängig, es macht einen nicht high. Man kann eben zusammen träumen. Ohne das Change wäre das alles nicht auszuhalten hier. Da passt die Schüssel noch rein. Ja. Oh Mann, ey, dass sie sich nicht ein bisschen zurückhalten können. Ja, wo sollen sie denn hin? Ja, man kann das auch diskreter machen. So. Wie geht's dir? Alles wieder okay. Ja? Zeig mal das Pflaster. Danke nochmal, ich... Hm? Ich fand's total super, wie du dich verhalten hast. Ich war wie gelähmt vor Angst und mich einfach durchgedreht. Komm mir ein bisschen blöd vor. Das ist überhaupt nicht blöd. Das zeigt bloß, dass dir nicht alles am Arsch vorbeigeht, wie gewissen anderen Leuten. Du warst echt super. Du bist dran. Okay, Aki? Oh nee. Oh, komm schon. Doch. Was war der peinlichste Moment in deinem Leben? Oh, bitte nicht. Oh doch. Was? Sicherheitsverpflichtung. Komm schon. Also, ich war auf dieser Party. Ich wollte da eigentlich gar nicht hin, aber eine Freundin hat mich mitgeschleift. Und man müsste irgendwo leben, wo es so ist wie hier. Wo es so ist wie im Hila. In echt, meine ich. Das würde ich mir wünschen. Es gibt aber nur einen Hila in Europa. Wo willst du denn hinziehen? Deshalb machen wir das doch hier, oder? Wir alle. Um einen Haufen Geld zu bekommen und irgendwo leben zu können, wo es schön ist. Da ist was dran. Was ist denn das da vorne? Da im Wasser. Ist das wieder ein Reh? Sieht nicht so aus. Was ist denn das? Das ist ein Kind, oder? Was? Ja, ein kleiner Junge, glaube ich. Aber warum sieht denn er so komisch aus? Er hat keine Haut. Oh. Du Scheiße. Nein. Er guckt her. Er hebt die Hand. Wo kommt der denn her? Wer hat den hergebracht? Ich? Hä? Ich weiß nicht. Du? Warst du das? Ich hab mal einen Film gesehen. Über Hiroshima. Nein. Da waren Bilder von solchen Kindern mit geschmolzener Haut. Gott. Es geht mir seit der Sache mit der Zeitung nicht mehr aus dem Kopf. Er soll weggehen. Er soll weg. Du! Verschwinde! Du hast hier nichts verloren. Verschwinde, sag ich. Er geht ja schon weg. Du musst nicht mit Steinen werfen. Hau ab! Jetzt weint er. Oh, die schon wieder. Ja, die haben auch nicht mehr Ausdauer als wir. Angeber. Ich hab Durst. Holst du mir noch eine Milch? Bist du so lieb? Mhm, klar. Was hast du? Wieso? Na, irgendwas stimmt doch nicht. Sehe ich dir doch an. Alles ist gut. Hey, was ist denn jetzt los? Hey, was soll das? Hey, was ist los? Warum ist das Licht aus? Ganz ruhig. Ich sehe nichts mehr. Komm, alles gut. Es ist nur das Licht. Sogar das Nachtlicht ist aus. Leute, bleibt, wo ihr seid. Chris, was ist passiert? Nur ein Stromausfall. Ja, sieht ganz so aus. Ich hab Angst, Chris. Ich hab Angst. Oh, das gibt's doch nicht. Die können es doch nicht im Dunkeln hocken lassen. Jetzt macht euch mal nicht gleich in die Hose. Ist gar kein Problem, Leute. Der Notstrom, der geht dann automatisch an. Ja, so. Das dauert so lange. Erik. Seht ihr. Gott sei Dank, ich dachte schon. Was ist das für ein Donner? Krass. Gewitter, das muss Gewitter sein. Ja, genau, deswegen der Stromausfall. Da ist irgendwo der Blitz eingeschlagen. Aber wir stehen doch in einer Halle. Erik. Erik. Oh, oh nein. Was war der romantischste Moment in deinem Leben? Oh, yeah. Wieder los, Erik. Hör doch mal mit dem Gedadel auf. Du machst das schon den ganzen Morgen. Nur noch das Level, okay? Morgen, gibt's noch Kaffee? Hey, du hast diese Woche Putzdienst, ja? Guck mal, wie die Küche aussieht. Das ist eklig. Ja, nerv nicht am frühen Morgen. Es ist 11:30. Das Bad ist frei. Danke, wird auch Zeit. Wehe, der Sitz ist wieder hochgeklappt. Für dich immer. Die Zicke ist ja mal wieder in Fahrt. Hey, nennen Sie nicht so, ja? Lass Dani in Ruhe. Meinst du, die Wurst ist noch gut? Was hat sie denn für eine Farbe? Grau. Ein bisschen ins Grün. Schmeiß lieber weg. Hey, Leute, jetzt helft mir doch mal. Die neue Lieferung ist gerade gekommen. Hier sind noch Wurstbüchsen. Okay. Und was ist da drin? Obstkonserven. Pfirsiche, Mandarinen. Mann, ey, da wird man ja zuckerkrank. Wieso ist das jetzt so ein Problem, uns mal frisches Obst zu schicken? Immer Konserven, seit Wochen. Vielleicht ist Winter. Ist Winter? Hey, nee, noch nicht. Sind keine neuen Games dabei? Sie wollen nur neue Games schicken. Daniela ist dran. Chris. Oh. Okay, dann frag. Was war der schrecklichste Moment in deinem Leben? Bis heute meine ich. Oh. Chris? Bin ich mal gespannt. Chris, alles okay? Ich dachte, das wisst ihr. Nee, was denn? Was hat er? Chris. Ja, woher auch das? Das ist schon so weit weg wie ein Albtraum. Okay, hören wir lieber auf. Nein, ich möchte das hören. Okay. Also, es war vor 8 Jahren. Vor 8 Jahren war ich mit einem Kollegen auf einer Bergtour in Tirol. Wir sind in einen Wettersturz geraten und haben uns in der Wand verstiegen. Wir haben es nicht mehr zurück zur Berghütte geschafft, bevor es dunkel wurde. Die ganze Nacht haben wir auf diesem Felsvorsprung verbracht. Im Dunkeln, um die Lampenbatterien zu schonen. Und es war so kalt, so scheißkalt. 15 Grad minus. Wir hatten einen kleinen Gasofen. Aber irgendwann war die Kartusche leer. Und dann wurde es richtig hart. Wir haben uns tief in unsere Schlafsäcke verkrochen und ich habe die ganze Nacht gequasselt, um mich abzulenken und um mich einzuschlafen. Ich habe dem anderen meine ganze Lebensgeschichte vorwärts und rückwärts erzählt. Am nächsten Vormittag sind wir mit einem Hubschrauber gerettet worden. Da hat man festgestellt, dass mein Kollege schon 12 Stunden tot war. Anscheinend hat er hyperventiliert und ist an seiner Zunge erstickt. Oh Gott. Schatz. Schatz, das wusste ich nicht. Das Makaberste kommt aber noch. Ich bin befördert worden. Ich habe seinen Job bekommen. Hätte ich Nein sagen sollen? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Bernd. Happy Birthday to you. Dankeschön. Auf das Geburtstagskind. Geburtstag. Was machst du? Du darfst keinen Alkohol trinken. Ich hol dir eine Milch. Ist doch nur ein Schluck Sekt. Bist du überhaupt sicher, dass... Nein, ich bin mir noch nicht sicher. Wir haben keinen Test in der Apo, aber ich habe einen bestellt. Mhm. Hättest du ein Problem damit? Ich weiß nicht. Ich muss es erstmal verdauen. Ist mein Kind hier drin? Ja, bis dahin wären wir doch wieder draußen. Ich muss es erstmal verdauen. Ja, dann verdau mal. Mann, hier ist keine Milch. Wieso ist denn die Milch schon wieder alle? Reg dich doch nicht immer so auf. Wieso bekommen wir nur eine Flasche Milch pro Woche? Wird die da draußen jetzt rationiert oder was? Tag Y. 116. Tag, 5 Uhr. Chris! Chris! Was ist das? Komm aus dem Bett raus. Aki, komm aus dem Bett raus. Keine Panik. Ganz ruhig, komm da raus, bevor du runterfällst. Doch, ich halte dich fest. Komm da raus jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Komm da raus. Halt dich fest. Halt dich fest. Hilf jemand Bernd. Der ist rausgefallen. Ja. Wie haben die was gefragt? Ich weiß es nicht. Die Schranktür. Ja. Los. Los, runter auf den Grund. Tu auf. Der Kreis, haltet euch aneinander fest! Ein Kran? Ein Kran? Ja, ihr habt recht. Meint ihr? Ja. Doch, das muss sein, das ist ein Kran. Die heben die Kapsel hoch. Sie verladen uns auf einen Güterwagen oder einen Sattelschlepper. Jetzt lösen Sie die Stahlseile. Das macht Sinn. So will ich es nicht, denn... Ruhe! LKW-Motor. Er fährt an, haltet euch fest. Das muss ein Riesenteil sein, dass die Kapsel da drauf passt. Wahrscheinlich so ein Ding, mit dem sie Raketen und Brückenteile transportieren. Wo bringen die uns hin? Keine Ahnung. Ja. Wir haben auf einem Freigelände gestanden. Und? So ein Transporter kommt nicht durch die Innenstadt. Das heißt, wir fahren auf die Autobahn. Du hast ja nicht mehr alle. Wir hätten die ganze Autobahn sperren müssen. Was ist mit dem Berufsverkehr? Guck auf die Uhr. Wir haben 5 Uhr früh. Schwertransporte fahren immer um diese Zeit. Wie spät? 7:30. Und wir fahren immer noch? Ich verstehe das nicht. Wo ist der Berufsverkehr? 12 Stunden. Ich habe jetzt echt die Schnauze voll von diesen Spielchen. Vielleicht ist es das. Ein Spiel. Wie wenn man einen Hamsterkäfig schüttelt. Jetzt zeigt man ein bisschen Aktivität. Wir sind aktiv genug. Ja, ihr zwei bestimmt. Was soll das heißen? Nichts, vergiss es. Nee, das will ich jetzt hören. Lass gut sein, okay? Halt du dich da raus, Einstein. Blödes Miststück. Hey, Schluss jetzt. Vielleicht gab es ein Problem mit dem Grundstück. Vielleicht ein Wasserrohrbruch oder so. Es muss aufgebaggert werden und dazu musste die Kapsel weg. Wie kommst du darauf? Ja, weißt du vielleicht mehr als wir? Nein, ist doch naheliegend. Ich halte es nicht mehr aus. Ich steig aus, offiziell. Du kannst nicht aussteigen, dann ist das Spiel beendet. Und zwar für uns alle. Na und? Dann ist es eben beendet, da scheiß ich drauf. Ich lass mir das nicht von dir kaputt machen. Nicht, nachdem wir hier 4 Monate durchgehalten haben. 4 Monate! Jetzt komm doch mal auf den Boden. Glaubst du im Ernst, du gewinnst hier 1 Million? Wach auf, Mädchen. Sprich dich ruhig aus, Baby. Angela, hör. Ja, ich bin sicher, du hast eine Menge Fans. Ja, die ganzen alten Wichser da draußen, die sich bis 3 Uhr nachts einen runterholen vom Screen. Ach, du? Echt jetzt? Was hast du gerade gesagt? Ich, du blödes Mist. Hey, auseinander! Hey, Leute, hört ihr das? Was? Es hat aufgehört. Wir haben angehalten. Tut mir leid. Schon gut. Ich hab's auch nicht so gemeint. Wo sind wir jetzt? Was meint ihr? Sie werden es uns bestimmt nicht sagen. Die können uns doch nicht einfach abtransportieren und dann im Ungewissen lassen. Sie werden es uns nicht sagen, das ist gegen die Regeln. Das gab's jedenfalls noch nie. Also ich finde, wir sollten weitermachen. Ist irgendjemand anderer Meinung? Sollen wir abstimmen? Hey, Erich, gefällt dir, wie ich tanze? Lass die Finger von ihm, okay? Erik, kommst du? Okay. Sag mal, musst du so rumlaufen? Es ist Halloween, ich bin Catwoman. Zieh dir was anderes an. Ich mag keine Horrorfilme. Ey, Halloween ohne Horrorfilm ist kein echtes Halloween. Ja, aber der ist voll langweilig. Habe keine anderen? Das ist ein Klassiker. Kenn ich alles nicht. Haben wir noch Bier? Für den Putsch kriege ich Kopfschmerz. Ich guck mir sowas nicht an. Soll ich jemandem was mitbringen? Aber das ist doch das Gruselige. Wenn dich die Wahrnehmung betrügt. Wenn du merkst, dass alles ganz anders ist, als du denkst. Wenn ich jetzt plötzlich merke, dass ihr alle gar nicht ihr seid, sondern irgendwelche Aliens, die eure Gestalt angenommen haben. Ja. Oder wenn wir in Wahrheit gar nicht in dieser Blechkiste hier sitzen würden, sondern bloß simuliert in einem Computer wären, in der Matrix. Das würden wir nie rausfinden. Nie. Höchstens durch so einen Zufall, durch einen Programmfehler oder so. Jetzt ist er völlig durchgeknallt. Also, du glaubst, du weißt so genau, was real ist und was nicht, ja? Ich denk schon. Okay, pass auf, folgende Theorie. Na, was kommt jetzt? Was zum Beispiel, wenn dieser Transport, ja? Wenn der nur stattgefunden hat, um uns in Sicherheit zu bringen. Okay. Und dieses Gewitter, ein paar Tage vorher, wisst ihr noch? Ja. Was, wenn das die Druckwelle von einer Nuklearexplosion war, die, sagen wir, Frankfurt am Main ausradiert hat. Aber sonst geht's dir gut. Naja, was, wenn dort draußen jetzt gerade, während wir hier sitzen und Horrorfilme gucken, ein Atomkrieg stattfindet und wir jetzt, was weiß ich, 5 Kilometer unter der Erde sind. 5 Kilometer, ja. In irgendeinem alten Bergwerk. Das ist doch Blödsinn. Ja, klar kann das ein Blödsinn sein, aber warum? Hä, wie, warum? Mann, weil es unlogisch ist, ja? Es ist total unlogisch. Warum sollte man uns sowas verheimlichen, ja, und vor allem, warum sollte man so einen riesen Aufwand veranstalten? Genau, nur um das Spiel nicht abzubrechen, das ist doch absurd. Ja, was hätten die davon? Wenn da draußen die Zivilisation gerade untergeht, in ganz Europa Atombomben fallen und wir und die Insassen von ein paar anderen Paradise-Kapseln auf der Welt sind die Einzigen, die nichts davon mitkriegen. Du meinst, sie haben ausgerechnet uns irgendwohin unter der Erde verfrachtet, damit wir den Weltuntergang überleben? Damit wir die Gattung Mensch am Leben erhalten. Und sie halten die Katastrophe vor uns geheim, damit wir nicht traumatisiert werden oder so. Das ist doch Quatsch, Bernd. Ich meine, wir können nicht unter der Erde sein. Weißt du, was da draußen ist? Jetzt gerade? Nein, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir hier drin keine 4 Wochen mehr aushalten werden, wenn wir keine Nahrungsmittel mehr bekommen. Oder keine Luft zu uns reingepumpt wird. Ja, da hat er recht, genau. Und zweitens, hast du mal überlegt, wie wir 5 im Ernstfall den Planeten wieder bevölkern sollen? Da müssen wir uns ganz schön ranhalten. Und das kann unmöglich der Grund sein. Der Grund dafür ist, dass wir hier drin nichts von einem Krieg wissen. Und da draußen sitzen Millionen verzweifelt und auf das Ende wartende Zuschauer. Und wir bieten ihnen so einen Live-Blick in ein Paralleluniversum mit Frieden. In eine kleine Welt voller Hoffnungen und Pläne für die Zukunft. Das Jahr ist ja bald rum, ja, dann wissen wir Bescheid. Wenn da was dran ist, kommen wir hier nie wieder raus. Vielleicht ist da draußen dann keiner mehr, der uns rauslassen kann. Das ist doch krank. Das ist pervers. Aki? Was ist denn los mit dir? Mir ist schlecht. Toll. Danke. Jetzt hast du es geschafft, uns den Abend zu versauen, du Arschloch. Komm her. Ist ja gut. Glaubst du, Bernd könnte recht haben? Okay, er hat das auch nicht ernst gemeint. Ich weiß, aber stimmen könnte es trotzdem, oder? Meine Schwester wohnt in Frankfurt. Ja, und? Das ist das größte Finanzzentrum. Wenn sie irgendwo zuschlagen, dann da. Und Berlin. Meine Eltern und all meine Freunde wohnen in Berlin. Das ist doch alles Quatsch. Da draußen fängt jetzt die Vorweihnachtszeit an. Das Pisswetter, meine Mutter schickt uns bald Lebkuchen. Die Leute fangen an einzukaufen wie die Blöden. Fressalien, Klamotten, vor uns Spielsachen, Babysachen, Kinderwagen. Und im Frühjahr, wenn das Kleine kommt, kommen wir hier raus. Also die Tomaten schmecken wirklich nach gar nichts. Sag mal. Warum schicken die nur noch diesen Hydrokulturmist? Das ist das Einzige, was nicht verstrahlt ist. Haha. Ha. Und wer weiß, von welcher Mutation das Hackfleisch stammt. Mann, ey. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Sorry, Leute. Das beschäftigt mich halt. Es ist einfach so logisch. Kapiert? Daran ist gar nichts logisch. Warum kommen nur noch Konserven? Oder Hydrokulturzeug? Und warum kommen die Lebkuchen von Eriks Mutter nicht? Was willst du damit sagen? Dass Eriks Mutter tot ist, oder was? Was ist mit meiner Mutter? Nichts was ist mit deiner Mutter. Aki? Warum muss sie sich so oft übergeben? Die ist schwanger. Was? Ja, sicher. Was meint er? Wovon redet er? Er meint, sie ist strahlenkrank, Mann. Das ist doch Schwachsinn. Natürlich! Okay, jetzt pass mal auf, Bernd, ja? Hm? Du sagst sowas nicht mehr. Nicht das über meine Mutter, nicht das über Aki. Du hältst einfach mal die Fresse, klar? Ich kann nicht mehr schlafen. Da war schon wieder dieser Albtraum. Das sind Stimmen. Ich höre Stimmen. Sie kommen vom Ende des Flurs. Die anderen schlafen alle. Und da ist da diese Geheimtür in der Stahlwand. Ganz hinten, wo der Flur endet. Sie ist meistens an derselben Stelle. Und dahinter ist ein alter Keller oder Bunker. Ein paar Soldaten in zerrissenen Uniformen sitzen und stehen um so ein altes Funkgerät rum und bitten um Hilfe. Sie sind in der Todeszone, sagen sie, und sie wollen rausgeholt werden. Ich versuche mich zu verstecken und dann mache ich dabei ein Geräusch. Dann drehen sie sich zu mir um und sehen mich an. Und da sehe ich, dass sie so halb weggerissene oder gar keine Gesichter mehr haben. Dann wache ich immer auf. Ich habe auch tagsüber schon nachgesehen. Aber da ist keine Tür. Da ist keine Tür. Magst du noch einen Tee? Nein, danke. Mir ist nicht so gut. Sag mal, wer hat denn eigentlich Putzdienst? Bernd. Ja, und wo ist Bernd? Er schläft immer noch. Schläft jetzt 14 Stunden am Tag. Wir müssen ihm die Tabletten wegnehmen. Wir brauchen mehr Antidepressiva. Was ist denn jetzt los? Erik, was ist denn? Komm mal her, guck mal in die Schleuse. Hä? Wieso? Was ist da? Die neue Lebensmittellieferung. Was ist schon? Wie viel ist das denn? Oh, krass. Das müssen mindestens 100 Kisten sein. Die stapeln sich ja bis zur Decke. Was soll denn das? Das reicht doch für Wochen. Das muss für die Feiertage sein, weil wir da nicht einkaufen können. Tag Z. 232. Tag. 13.20 Uhr. Oh, besetzt. Immer noch nichts? Nee, ist wieder nichts gekommen. Heute ist Dienstag, oder? Kapier ich nicht. Letzte Woche der Hamster einkaufen und jetzt schicken die gar nichts mehr. Vielleicht sind die alle im Weihnachtsurlaub. Ich meine, was hast du? Mir ist schlecht. Der Schinken war wohl nicht mehr okay. Scheiße. Was ist denn jetzt los? Was ist mit dem Licht? Keine Ahnung, ja. Es flackert. Hey! Ist das hier auch? Ist das überall? Ich glaube, es könnte sein, dass Bernd... Hey, keine Panik. Das ist eine technische Störung. Nichts weiter. Ich will nicht, dass es wieder ausgeht, so wie damals. Hey, bringt das wieder in Ordnung, verdammt! Glaubt ihr, das ist witzig? Seit wann ist das so? Seit heute Mittag. Da hast du noch gepennt. Das Licht ist plötzlich schwächer geworden. Manchmal flackert's. Ein Spannungsabfall. Die arbeiten sich ja schon dran. Würde man da nicht einfach auf eine andere Leitung umschalten? Das ist deine Schuld. Du hast das herbeigeredet. Danny, hör auf, lass ihn. Bernd kann nichts dafür. Ihr glaubt, da ist niemand mehr, ja? Da draußen. Das kann doch nicht sein, die sehen uns doch. Da ist eine Kamera, da ist eine Kamera, da noch eine. Uns gucken Millionen Leute zu. Sogar nachts Millionen. Niemand guckt mehr zu, Erik. Schweine, mach das Licht an! Mach das Licht an! Hört ihr mich nicht? Kannst du nicht schlafen? Komm, das bringt nicht. Mann! Hier, warte. Hier, nimm eine Dieb. Versuch ein bisschen zu schlafen. Ich kann nicht, Chris. Morgen früh ist alles wieder okay, ganz bestimmt. Also gut. Ich will ins Hila. Wir gehen ins Hila, ja? Morgen. Morgen gehen wir ins Hila. Es schneit. Das ist Asche. Wo sind wir, Chris? Asche. Chris, das ist doch nicht das Hila. Wo sind wir hier? Das sieht aus wie Frankfurt, oder? Nein, das ist Berlin. Ich erkenne es ganz genau. Nein, das ist Paris. Da drüben steht der Eiffelturm, aber der ist geschmolzen. Aber wie? Ist alles kaputt? Was ist hier passiert? Hört ihr diese Schreie? Da kriechen Menschen aus den Ruinen. Sie sind fast verformt. Die Arme, die, ja. Die Gesichter. Sie haben keine Gesichter. Sie kriechen auf uns zu. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Hier ist dein Tee. Ich will da nie wieder hin. Ich will nie wieder ins Hila. Was war denn da nur los? Das sind unsere Ängste. Wir werden das nicht mehr los. Aber das heißt doch nicht, dass es wirklich so ist. Da draußen. Es heißt, dass es so sein könnte. Und wir das unbewusst wissen. Aber Kai hat uns das doch alles erklärt. Kai hat doch damals gesagt, dass das alles fake war. Warum sollen wir alles glauben, was man uns sagt? Du tust es ja selbst nicht. Das hat das Hila gezeigt. Okay. Wir wissen nicht, wie die Welt draußen wirklich ist, ja? Wir können nicht wissen, was auf der anderen Seite der Erde passiert ist, wenn wir nicht selbst dort waren. Wir sind auf das angewiesen, was man uns sagt. Und natürlich müssen wir das glauben. Woran sollen wir uns denn sonst halten? An unseren gesunden Menschenverstand. Du kannst dich nicht an jemanden halten, der die Information für uns auswählt. Also du meinst, man hat uns die ganze Zeit belogen? Ich will nur sagen, dass wir es nicht wissen. Wir wissen nicht, was die Lüge war. Wir wissen nicht, was draußen ist, solange wir es nicht sehen. Ob da überhaupt etwas ist. Und solange wir etwas nicht wissen, ist immer alles möglich, ist alles real. Wie alles real? Da gibt es diese Geschichte von dem Wissenschaftler mit der Katze. Er sperrt sie in eine Kiste mit einer tödlichen Apparatur. Aber er weiß nicht, ab wann genau sie tot sein wird. In der Theorie existieren, solange man nicht nachguckt und es genau weiß, beide Realitäten. Eine, in der die Katze tot ist und eine, in der sie lebt. Versteht ihr? Nein. Nein, kein Wort. Natürlich. Natürlich. Wir können nur deuten. Ja, deuten und schlussfolgern. Wir wissen nicht wirklich, wie die Welt draußen aussieht, die richtige Welt. Wir sind angewiesen auf das, was man uns sagt und zeigt, und so war es schon immer. Vielleicht gibt es gar kein draußen. Vielleicht haben wir das auch nur geträumt. Besser, wir wären alle tot. Damit rechnen sie nicht. Was sagt er? Jetzt hat er völlig den Verstand verloren. Ja, vielleicht auch nicht. Hey Mann, weißt du was wir nicht wissen? Hey, bist du verrückt? Lass ihn in Ruhe. Was soll das blöde Grinsen? Ich hab dich was gefragt. Chris, hör auf. Ich krieg das schon raus. Wenn ich das ihm rausprügeln muss. Lass das, verdammt. Du rührst sie nicht mehr an, verstanden? Erik, wir beide sind auch noch nicht miteinander fertig. Jederzeit, Alter, jederzeit. Ja? Ach, das Licht ist noch schwächer geworden. Man sieht kaum noch was. Hier ist Bernd. Hört mich jemand? Hört mich jemand da draußen? Ihr habt euch das alles nur ausgedacht, oder? Ihr wollt nur rausfinden, wer der Klügste ist. Der Klügste von uns. Genau wie bei Ratten. Ratten im Irrgarten. Die Klügste bekommt den Käse. So ist es doch, nicht? Ich bin die klügste Ratte. So, ihr könnt mich jetzt rauslassen und mir meinen Käse geben. Ihr könnt mich jetzt hier rauslassen. Ich hab alles durchschaut. Was ist? Feuer! Das brennt! Wo ist der Feuerlöscher? Unter der Spüle. Es ist besser so. Was soll das? Warst du das? Es ist besser, wenn wir tot sind. Wir haben die Handtücher angezündet mit dem Toaster. Erik, mach schon. Es breitet sich gerade sehr aus. Damit rechnen sie nicht. Versteht ihr nicht? Ja, immer. Wir müssen ihn irgendwo einsperren. Der ist verrückt, der bringt uns um, während wir schlafen. Wir können ihn aber nirgendwo einsperren. Es gibt hier keine Türen, die man abschließen kann, nicht mal an den Schränken. Und wenn wir ihn bewachen? Abwechseln? Wir können ihn fesseln. Dann legen wir ihn in sein Bett und geben ihm eine Dieb oder zwei. Aki, was ist denn jetzt schon? Bernd! Oh Gott! Oh mein Gott! Scheiße. Mein Gott! Fuck! Schneid ihn ab! Schneid ihn doch ab! Beeil dich! Ich bin schon dabei! Oh, Bernd! Bernd! Aki, hey, noch! Bernd! Ich kann keinen Puls fühlen. Bernd! Bernd! Wir müssen ihn wiederbeleben. Aki, was hast du vor? Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage. Mach doch mal Platz! Warum hat er das gemacht? Warum? Wie konnte der sich überhaupt befreien? Der war doch gefesselt. Warum guckst du mich denn so an, hä? Der war gefesselt und du warst dran, ihn zu bewachen. Ich bin eingepennt. Muss ich irgendwie die Fesseln abgemacht haben? Und dann hat er sich am Duschkopf aufgehängt, oder was? Was glaubst du denn? Dass ich ihn nachts ins Bad schleife und aufhänge und ihr alle merkt nichts davon? Genau, das kann ja gar nicht sein! Vielleicht ist Bernd wach geworden, musste zur Toilette und Chris ist mit ihm hingegangen. Hat ihm gesagt, er soll leise sein, damit wir alle nicht aufwachen. Blödsinn! Oder das ist doch Blödsinn! Aki, was sagst du? Er reagiert nicht. Oh Gott. Dafür kriegen sie dich dran. Die holen dich hier raus und dafür kriegen sie dich dran. Warum kommt niemand und holt die Leiche raus? Hallo? Hallo? Es ist Schluss! Hilfe! Wir wollen hier raus, bitte! Hilfe! Mach die Tür auf! Hallo! Wir sind Mach die Tür auf! Hilfe! Macht auf! Hallo! Hallo! Bitte, bitte! Macht endlich die Scheißtür auf! Macht endlich auf! Hilfe! Hilfe! Lass uns hier raus! Ihr könnt aufhören! Hilfe! Ihr könnt aufhören! Was? Es hat keinen Sinn. Niemand hört uns. Niemand guckt mehr zu. Um die Zeit gucken 3 Millionen Leute zu. Die sind alle tot. Nein, das glaube ich nicht. Erik! Erik, lass das! Erik, hör auf! Die Tür gibt nicht mehr auf! Erik! Auf der Wasserleitung ist kaum noch Druck. Was machst du? Chris, was willst du damit? Mann, ich will hier nicht drin verrecken, verdammt! Gut, entschuldige. Helf mir mal. Wir bauen eine Leiter mit dem Tisch und den Stühlen und ich versuche, das Gitter vom Luftschacht abzuschrauben. Okay. Es muss irgendeine Möglichkeit geben, hier rauszukommen. Ja. Dani, du füllst alle Gefäße, die du findest, mit Wasser, solange noch was aus der Leitung kommt, okay? Okay. Und vergiss die Klospülung ja, nicht. Ja, okay. Wo ist Erik? Er ist nicht mehr ansprechbar. Ich habe alles versucht. Er ist wie ein Kind unter Schock. Dann müssen wir es alleine schaffen. Kannst du was erkennen da drin? Warte! Der Schacht geht im 90-Grad-Winkel nach oben. Keine Chance. Dann komm da wieder raus, bevor du stecken bleibst. Scheiße! Riechst du das? So wie nach Pipi oder so? Ist die Toilette verstopft? Das ist Bernd. So riechen Tote, ich kenne das. Ich habe früher im Krankenhaus gearbeitet. Ich kenne das. Das riecht so. Das wird noch viel schlimmer werden. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Erik will nichts mehr essen. Oh, dann bleibt umso mehr für uns. 3 essen weniger als 4. Richtig, Daniela? Richtig. Blödsinn, wir gehören alle zusammen. Oh, Aki, lass doch den Loser. Los, komm, stoß mit uns an. Prost, Neuer. Prost, Neuer, Aki. Nein, danke. Ach komm, ein bisschen, das schadet dem Baby nicht. Nein. Los, komm, du trinkst jetzt was mit uns. Es ist noch genug da. Ich hab Nein gesagt, du Arsch. Ach, au. Lass mich los. Hast du mich vermisst, hä? War ja besser als ich. Du sollst kannst mich loslassen. Hör auf! Ich krieg immer, was ich will. Ich krieg immer, was ich will. Erik, was ist mit ihm? Ist er gestürzt? Ich weiß nicht. Erik, ist das Blut da an seinem Kopf? Das warst du, oder? Quatsch, er ist hingefallen, das sieht man doch. Du Schwein. Das warst du. Du hast sie ja nicht mehr alle. Du hast gesagt, 3 essen weniger als 4. Du hast ihn umgebracht. Du hast ihm den Schädel eingeschlagen. Gibst du? Gibst du? Lass mich los. Spinn hier nicht rum, du Kuh. Ist das wahr, was sie sagt? Chris, ist das wahr? Wir teilen das Essen ein. Aki braucht mehr. Aki muss für 2 essen. Aki bekommt genauso viel wie wir. Aber dann kann das Baby doch Missbildungen bekommen. Jetzt hört mal zu, ihr zwei. Ich habe mir das genau überlegt. Wir müssen hier einfach durchhalten, okay? Irgendwann holt uns hier jemand raus. Irgendjemand muss überlebt haben. Aber wer denn? Ihr habt doch gesagt, wir sind hier irgendwo tief unter der Erde. Wer soll uns denn hier finden? Ihr redet Blödsinn. Ich glaube nicht, dass wir unter der Erde sind. Und wenn doch, wenn da 5 Kilometer Fels über uns sind? Und was, wenn nicht? Alles ist möglich. Das hat Bernd doch gesagt. Hallo! Hallo! Hilfe! Hilfe! Wo ist niemand? Lasst uns raus! Lasst uns hier raus! Hallo da draußen! Wir sind hier drin! Hilfe! Bitte! Hallo! Hallo! Holt uns hier raus! Mama? Mama, kannst du mich hören? Die Luft wird immer schlechter. Das Licht ist fast ganz aus und wir haben fast nichts mehr zu essen. Mama? Mama, wir sterben. Was hast du vor? Was willst du mit der Spritze? Das ist nur ein Schlafmittel, Schatz. Das hilft uns, Sauerstoff zu sparen. Die Lüftung läuft doch kaum noch. Aber da ist ja gar nichts drin. Da ist nur Luft in der Spritze. So, ich lasse es gleich verstehen. Also, was isst du da? Wo hast du das Fleisch her? Hier, du brauchst doch was für das Kind. Du hast da Blut im Mund. Wo ist Daniela? Es ist nicht von ihm, oder? Was meinst du? Das Kind. Es ist nicht von Erik. Es ist von mir. Nein, es ist ganz sicher nicht von dir. Du meinst, es darf nicht sein. Du möchtest es nicht. Aber du weißt, dass es so ist. Nein. Aki, wir müssen durchhalten. Wir beide, wir sind wie Adam und Eva. Komm bloß nicht näher. Aki. Daniela! Aki, ist Aki, das Wasser. Ist mein Wasser. Bitte. Es ist mein Wasser. Nein, schau. Aki. Geh weg, oder ich stich zu. Ich sag das nur einmal. Nicht mehr heben. Ich hab Durst. Und ich habe Hunger. Aber ich bin kein Tier. Ich bin kein Tier. Pflanzen, unberührte Natur. Ein Paradies mitten in Europa. Das ist das Hila, das Habitat indigener Lebensformen. Nur 2 Flugstunden von überall in Europa. Und Sie sind hier. Und hier neben mir steht die einzige Person, die keine Besucherin ist, sondern dauerhaft hier leben darf. Aki, bist du glücklich? Sehr glücklich. Das habe ich mir immer gewünscht. Und du hast es dir verdient. Ist das dein Haus dort? Es ist ganz aus Holz. Ja, kein Stein, kein Stahl. Dort lebe ich mit meinem kleinen Sohn. Er heißt Felix. Ich bin sehr glücklich. Es ist das Paradies hier. Das Paradies. Das Paradies. Paradise Revisited von Bodo Traber. Mit Alice Dwyer, Florian Kropp, Henning Nören, Marina Frenk, Sebastian Urzendowski, Kathleen Gavlich, Dirk Müller, Thomas Holländer, Marina Behnke. Musik André Abshagen. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Luzi Kurt. Regie Bodo Traber. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017. Dramaturgie Nathalie Challis.